Am 9. April richtete der Präsident der Arabischen Republik Syrien, Bashar al-Assad, an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Glückwunsch-Telegramm. Im Telegramm gratulierte der syrische Präsident dem Genossen Kim Jong-un und dem freundschaftlichen koreanischen Volk von ganzem Herzen zum 15. April, Tag der Sonne, und 105. Geburtstag vom ewig lebenden Präsidenten Kim Il-sung. Er betonte, in der Zeit, wo die beiden freundschaftlichen Länder diesen Festtag begehen, führen sie Krieg gegen die Ambitionen der Großmächte, die alle Länder der Welt ihrer expansionistischen und vor Macht strebenden Politik unterordnen und diese Länder ihres Selbstbestimmungsrechts berauben wollen. Wie in der Vergangenheit kämpfen die Völker beider Länder auch heute für das Selbstbestimmungsrecht und die Souveränität der Nation und die Sicherheit und das Gedeihen des Landes. Bei dieser wichtigen Gelegenheit sei er davon überzeugt, dass sich die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit beider Länder den Interessen ihrer Völker entsprechend weiter verstärken werden.